Deutschlandradio Kultur. Kriminalhörspiel. So, fünfmal Kicker, Gala, dazu, Bild der Frau und in Touch. Guten Morgen. Krieg ich eine Unterschrift? Okay. Chai? Was? Tee? Ah. Ist frisch gekocht, heiß. Ja, okay, gerne. Kalter Morgen. Ja. Mal, kann ich mal aufs Klo bei euch? Hinter Spiegel. Geheimklo? Aber wie Gentleman, in Sitze. Ich muss sauber machen. Hast du keine Frau? Hast du? Zwei. Dann du musst aufpassen mit deinen Ohren. Mein Ohren, wieso? Mit Kopfhörer, ist zu laut. Macht Ohr kaputt. Bist du Ohrenarzt oder was? Mein Sohn studiert. Ah. Er sagt mit 30, alle sind schwerhörig, mit Knopf im Ohr. Na, dann hat er doch ausgesagt. Verräter. Kriminalhörspiel von Dirk Joschok. Ali Aytun. Türkisch. Deutscher Staatsbürger. Geboren 1958 in Istanbul. Verstorben worden in Berlin. Zwei Schüsse. Ja. Einer in die Vitrine, der andere in den Kopf. Vermutlich auch in der Reihenfolge. Sieht wie eine Hinrichtung aus, oder? Und warum dann der Schuss in die Vitrine? Letzte Warnung. Weswegen? Schutzgeld? Nee, könnte genauso gut ein Junkie gewesen sein. Gelegenheitsverbrechen. Mhm. Aber in der Gegend hier gibt's ja gar keine Junkies mehr, nur noch Hipster und Touristen. Die schießen höchstens mit Champagnerkorken. Wer hat ihn gefunden? Sein Sohn. Mehmet Aytun. Student HNO. Er arbeitet hier in den Semesterferien. Sein Vater macht die Nachtschicht, er den Tag. Ab 6. Aber kurz vor 6 Uhr hier. Haben wir die Todeszeit? 4 Uhr, 4.30 Uhr. Okay, wo ist der Sohn? Im Hof, im Rettungswagen. Freddy ist bei ihm. Was ist mit den Bechern? Pfefferminztee. Der eine ist halb leer, der andere noch voll. Auf beiden sind Fingerabdrücke. Verschiedene? Wird noch überprüft. Okay, zwei Becher. Du meinst, erkannt er seinen Mörder? Ich meine gar nichts. Ich versuche, mir ein Bild zu machen. Heute Nacht allein geschlafen? Was ist mit der Kasse? Aufgebrochen und geplündert. Irgendwelche... Nichts. Er ist gekommen und gegangen, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen. Nur einen Toten. Wie ist er gekommen? Mit dem Auto, zu Fuß? Da muss doch irgendjemand was mitbekommen haben. Zwei Schüsse, mitten Wenn in der Nacht. Alles schläft. Wird das überprüft? Ja, was glaubst du? Entschuldige. Und die Zeitschriften, die sind noch verpackt. Wer hat die geliefert? Wann? Das macht Janne. Gut, okay. Ist irgendwas mit dir und Freddy? Was soll sein? Ihr seid getrennt gekommen. Sonst noch was? Sie ist mindestens so gut gelaunt wie du. Ihr könnt ihn jetzt mitnehmen. Sie haben die Polizei gerufen, nicht den Notarzt. Haben Sie gewusst, dass Ihr Vater... Ja. Sie studieren Medizin. Ärzte braucht man nicht studieren. Die Kasse ist aufgebrochen. Wie viel ist denn dafür gewöhnlich so drin? 300, 400. Ist sonst noch irgendwas gestohlen worden? Alkohol? Dafür werden? Bringt man doch niemanden um. Ihr Vater ist bedroht worden. Hatte er Feinde? Warum? Weil er Türke ist? Worauf wollen Sie hinaus? Schutzgeld, Mafia? Und am Ende ist er noch selbst schuld, oder was? Ihr Vater ist Deutscher. Ja, er war so stolz drauf. Er hat niemandem was getan, okay? Er hat gearbeitet. Nur gearbeitet. Er hat alles für uns getan. Meine Schwester und mich. Damit wir studieren können. Wie soll ich das bloß Mama sagen? Baba! Baba! Ingo? Morgen. Morgen, Schatz. Wie war's? Wie immer. Schuhe! Hast du Hunger? Ich hab Schrippen. Selbst gebacken. Cool. Krieg ich keinen Kuss? Ach, klar. Oh, du kitzelst. Du musst dich rasieren. Ich muss gar nichts. Ist irgendwas? Nein, alles gut. Ich bin noch müde. Ein Kaffee ist schon fertig. Ja, super. Ich gehe noch schnell duschen. Ingo, denkst du an deinen Termin? Ja, ich denke an ihn. Vorläufigen Obduktionsbericht ist der Tod um 4 Uhr heute früh eingetreten. Durch den Kopfschuss. Zentral aus unmittelbarer Nähe. Der Täter muss direkt vor ihm gestanden haben. Okay, also direkt vor ihm. Ein Profi, oder? In einem Spätkauf in Neukölln. Jemand, der Übung hat. Ich meine, einen Menschen aus nächster Nähe zu erschießen, der einen ansieht, das macht man nicht einfach so, oder? Aber wieso? Wo ist das Motiv? Eine Abrechnung. Vielleicht hatte er Schulden. Naja, ein Toter kann keine Schulden zurückzahlen. Ja, nee, stimmt. Aber vielleicht wollte er ihn zum Reden bringen. Oder er hat sich geweigert, die Kasse zu öffnen und dann... Oder abgrundtiefer Hass. Du meinst ein persönliches Motiv. Was ist mit den Fingerabdrücken auf den Bechern? Die stammen eindeutig vom Opfer, auf beiden Bechern. Und die Zeitschriften, wer hat die geliefert? Meditrans Lieferservice habe ich angerufen, aber da war nur der Pförtner. Das Büro ist erst ab 9 besetzt. Ja, es ist 9.04 Uhr. Sie wollten zurückrufen? Janne, wir haben hier einen Raubmord aufzuklären. Okay. Okay. Kannst du das vielleicht nebenan machen? Schlecht geschlafen? Mach's bitte einfach. Wir haben hier einen Raubmord aufzuklären. Danke, Janne, danke. Gute Arbeit. Ist alles in Ordnung? Ich dachte, du wolltest aufhören mit dem Rauchen. Danke. Wieso bist du nicht gekommen gestern Abend? Was bin ich dir jetzt Rechenschaft schuldig? Wir waren verabredet. Ich hab's mir anders überlegt. Ist irgendwas? Was soll sein? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Machst du irgendwas richtig? Freddy. Ich hab was. Stör ich. Was hast du? Hier. Das Foto ist von einer Blitzerampel aufgenommen worden. 132 km/h. Ja, da hatte es jemand verdammt eilig. Und? Obernstraße, ist nicht weit vom Tatort. Seht euch an, wann die Aufnahme gemacht worden ist. 4:08 Uhr. Kommt hin, oder? Wieso kann man den Fahrer nicht erkennen? Getönte Scheibe. Aber wir haben das Kennzeichen. BSS88. Bah, ich dachte, sowas wird nicht mehr vergeben. Der Sumpf ist tief. Was, wovon redet ihr denn? Die Gnade der späten Geburt. Was? SS steht für Schutzstaffel, 88 für Heil Hitler. Ihr meint, es ist ein Nazi-Kennzeichen. Nicht nur das Kennzeichen. Der Halter ist ein gewisser Mark Wedell. Jahrgang 72, Vorstrafen wegen Volksverhetzung, Verwendung von verfassungsfeindlichen Symbolen, Widerstand gegen die Staatsgewalt, das ganze braune Menü. Was mit Raub, Schusswaffengebrauch? Nein, jedenfalls nicht aktenkundig. Ja, aber es passt doch, fremdenfeindliches Motiv. Langsam. Ja, es würde die Vorgehensweise erklären, die Gnadenlosigkeit. Wir wissen nicht, ob der Wagen überhaupt am Tatort war. Außerdem beweist das Foto nicht, dass dieser Wedell im Wagen gesessen hat. Das hat er sich wohl auch gedacht. Was? Er hat seinen Wagen als gestohlen gemeldet. Wann? Um 4.10 Uhr. Er hat gemerkt, dass er geblitzt worden ist. Und blitzschnell geschaltet. Das ist doch kein Zufall, Kurt. Haben wir die Adresse? Er hat einen Tattoo-Laden im Wedding, Prinzenstraße. Da scheint er auch zu wohnen. Jedenfalls ist er da gemeldet. Fahren wir hin? Der Zeitungsauslieferer, der heute Morgen Dienst hatte, heißt Ingo Witte. Er wohnt in der Kleingartensiedlung in Treptow. Okay, gut. Den übernimmst du. Hä, ich wieso? Bisschen frische Luft wirkt Wunder. Was? Wie bitte? Du gibst die Fahndung nach dem Wagen raus. Okay. Wilhelm? Grand Tattoo? Ja. Ja, lasst euch doch ein Herzchen stechen. Idioten. Schmerzen? Nee, geht schon. Wer Kamerad sein will, muss leiden. Gibst du auf? Komm, quatsch nicht, mach. Braver Krieger. Dein Bruder wird stolz auf dich sein. Du kannst ihm zeigen. Hat er sich bei dir gemeldet? Nee. Lässt dich hängen, oder was? Wer ist das? Keine Ahnung, halt still. Polizei, öffnen Sie! Die Bullen, scheiße! Keine Panik, Kleiner. Ganz ruhig, okay? Ich mach das. Du bleibst hier in Deckung, alles klar? Okay. Was heißt, könnt ihr nicht lesen? Keine Bullen, Bettler, Bimbus. Mark Wedell? Wer will das wissen? Magnus, LKA, mein Kollege Nogard. Wir würden gerne mit Ihnen sprechen. Wollt ihr ein Tattoo? Sie haben Ihren Wagen als gestohlen gemeldet. Na, und habt ihr ihn gefunden? Wir suchen noch. Was wollt ihr denn? Ihr Wagen ist geblitzt worden um 4.08 Uhr heute Morgen. Tatsächlich. 2 Minuten später haben Sie ihn als gestohlen gemeldet. Ah. Und? Wie haben Sie bemerkt, dass er gestohlen worden ist? Ah, ich habe aus dem Fenster geguckt. Da war er weg. Um 4 Uhr nachts. Früher Vogel fängt den Wurm. Kann irgendjemand bestätigen, dass Sie um die Zeit hier gewesen sind? Wieso muss das irgendjemand bestätigen? Gegen 4 Uhr ist in einem Spätkauf in der Ruprechtstraße in Neukölln ein Mann erschossen worden. Unweit der Kreuzung, an der Ihr Wagen geblitzt worden ist. Was habe ich damit zu tun? Kümmert euch lieber um den Wagen. Ich will den zurück. Also kann niemand bestätigen, dass Sie hier gewesen sind? Ist das hier ein Verhör oder was? Dann will ich einen Anwalt. Brauchen Sie einen? Das ist ein Rechtsstaat hier. Rechts oder rechts? Ich sag euch gar nichts mehr. Ist das ein Hakenkreuz da an Ihrem Hals? Schönen Tag noch. Angenehmer Zeitgenosse. Vorladen? Nee. Erstmal observieren. Wir brauchen eine Überwachung. Wedell? Ja, und zwar so schnell wie möglich. Wilhelm bleibt so lange hier. Danke. Okay. Ach, übrigens, der Sohn hat angerufen, Mehmet Aytun. Er wollte wissen, ob wir das Handy seines Vaters gefunden haben. Haben wir? Nee, im Laden war kein Handy. Vielleicht hat es der Täter mitgenommen? Hast du versucht mal? Ja, klar, aber es ist nicht aktiviert. Okay. Aber bleib dran. Mach ich. Am besten, du fährst den Wagen um die Ecke, falls er uns beobachtet. Danke für den Hinweis. Das ist meine erste Überwachung. Ja, sorry. Außerdem habe ich mir das Handbuch für Beschattungen auf meinen Unterarm tätowieren lassen. Kann also gar nichts schiefgehen. Wieso machen die Leute das, Kurt? Sich selbst verstümmeln? Ja, was weiß ich, Langeweile, Lust am Schmerz, Geltungsbedürfnis. Wer nichts ist, braucht wenigstens ein Logo. Hast du ein Tattoo? Sehe ich so aus, als würde ich mich langweilen? Ja, Lust am Schmerz. Und Freddy, hat sie eins? Hier, der Schlüssel. Was denn? Sie hat eins? Ich nehme die U-Bahn. Wo? Was soll die Scheiße? Ich hatte gerade Besuch vom LKA. Weswegen? Irgendwer hat heute Nacht meinen Wagen geklaut und einen Überfall damit gemacht. Was für einen Überfall? Irgendein Imbiss oder sowas. Strafe? Was weiß ich. Sie sollten auf ihn aufpassen. Und Sie sollten mir den Rücken frei halten. Wer vom LKA? Magnus oder so. Gut, ich kümmere mich drum. Hey, die sind weg. Ja, was heißt denn nicht vorrätig? Ich habe die Tinte schon vor 14 Tagen bestellt. Ich melde mich. Ja, das hoffe ich mal. Für Sie. Ansonsten muss ich mir einen anderen Lieferanten suchen. Ja, wieder ran. Mit wem hast du telefoniert? Verfassungsschutz. Was sonst? Was? Ich brauche neuen Impfstoff, damit ich dir noch viele schöne Ehrenzeichen stechen kann. Wissen wir? Die kommen wieder, oder? Warte, keinen Kopf. Hier. Wenn wir zusammenhalten, können wir uns gar nichts. Sieg! Hi. Ja? Guten Tag, ich bin Antonia Friedrich, ich bin von der Polizei. Polizei? Ja, ich würde gerne mit Ingo Witte sprechen, der wohnt doch hier, oder? Ja. Ist das Ihr Mann? Freund. Hat der was angestellt? Nein, nein, wir suchen ihn als Zeugen. Es hat heute Morgen einen Überfall auf einen Spätkauf in Neukölln gegeben. Ihr Freund hat ja da Zeitschriften ausgeliefert. Verlobter. Ah. Ja, also jedenfalls hat er möglicherweise was gesehen, was uns weiterhelfen könnte. Er hat nichts erzählt. Ist er denn da? Er ist beim Jobcenter. Und wann kommt er zurück? Das weiß ich nicht. Okay, kann ich ihn irgendwie telefonisch erreichen? Nee, er hat sein Handy hier gelassen. Also, falls was ist mit... Ach, ja. Ich sehe es, also, man sieht's. Wir haben nur ein Handy. Mhm. Okay, können Sie ihm bitte meine Karte geben? Es wäre schön, wenn er mich so schnell wie möglich anruft. Ja. Mhm, gut, Dankeschön. Wann ist es denn soweit? Ich bin im 8. Mhm. Endspurt. Ja. Und Junge oder Mädchen? Maike. Oh. Maike, schöner Name. Finden Sie? Ja. Und Sie freuen sich auf Maike? Ja. Entschuldigung. Oh. Entschuldigung. Nee, ist alles gut. Ist jetzt besser? Ja, danke. Ja. Naja, das sind die Hormone. Ja, wir wissen einfach nicht, wie es weitergehen soll. Die Laube hier wird abgerissen. Ja, die halbe Kolonie, da kommt was anderes hin. Ein Supermarkt oder sowas. In 4 Wochen müssen wir hier raus. Gerade wenn ich... Und Ingo hat doch keine Arbeit. Na, er liefert doch Zeitschriften aus. Das ist ein Minijob, ist doch keine richtige Arbeit. Davon können wir doch nicht leben. Sie könnten ja eine Sozialwohnung beantragen. Und außerdem gibt es Kindergeld. Ich will doch nicht auf Stütze. Was ist denn mit Ihrer Familie? Können die Sie nicht irgendwie... Die wollen, dass ich es wegmache. Ihr Baby? Warum? Wegen Ingo. Wieso? Ist er nicht standesgemäß, oder? Er versucht doch alles. Sie lieben ihn. Mhm. Und er sie. Ja. Ja, das ist doch die Hauptsache, oder? Nein, alles andere lässt sich doch regeln. Irgendwie. Haben Sie Kinder? Was? Nein, also... Wollen Sie keine? Da gehören ja jetzt immer 2 dazu, ne? Ach, haben Sie keinen Freund? Okay, ich glaube, es wird Zeit. Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht... Ja, nee, ich muss wirklich los. Können Sie nicht noch bleiben? Wollen Sie einen Kaffee? Ich mache Kaffee. Nee, danke, das ist lieb. Lieber Tee? Ich bin im Dienst. Ingo kommt bestimmt bald. Bitte. Auf einen Tee, okay. Reimt sich. Ja. Hier, der Wagen. vollständig ausgebrannt. Was zu erwarten war. Wo? Nähe S-Bahn Hermannstraße. Ringbahn in den Wedding. Ja. Vielleicht kriegen wir ihn darüber. Vielleicht ist er jemandem aufgefallen. Du sagtest doch, er ist stark tätowiert. Inzwischen ist das ja eher die Regel als die Ausnahme. Soll ich an die Presse? Vorerst nur mit dem Foto von dem Wagen. Okay. Ja, herein. Hauptkommissar Kurt Magnus? Ja? Reinhard Körner, Senatsverwaltung für Inneres, Abteilung 2. Verfassungsschutz? Kann ich Sie sprechen? In welcher Angelegenheit? Unter vier Augen. Klar. Wedell arbeitet als V-Mann für den Verfassungsschutz? Seit 4 Monaten. Mit welchem Auftrag? Sagt Ihnen der Name Ulf Straffe etwas? NSU? Die Bundesstaatsanwaltschaft geht zumindest davon aus, dass er Verbindung zum NSU hatte. Oder hat, sofern die Organisation noch existiert. In jedem Fall ist Straffe einer der führenden Köpfe der militanten rechten Szene. Er ist extrem gewaltbereit. Und das hat er schon einige Mal unter Beweis gestellt. Unter anderem wird ihm ein Brandanschlag auf ein Flüchtlingsheim zur Last gelegt. Mit 2 Toten. Wir vermuten darüber hinaus, dass er an verschiedenen Banküberfällen beteiligt gewesen ist, mutmaßlich, um mit dem erbeuteten Geld Waffenkäufe zu tätigen und weitere, größere Aktionen vorzubereiten. Aber Sie wissen nichts Genaues. Wir wissen vor allem nicht, wo er sich aufhält. Straffe ist vor über einem Jahr untergetaucht. Und Wedell soll ihn für Sie finden. Ulf Straffe hat einen jüngeren Bruder, Mario, 19. Ebenfalls in die rechte Szene eingebunden. Die beiden stehen in einem engen familiären Verhältnis zueinander. Insbesondere seit dem Tod ihrer Eltern. Ulf hat für Mario so etwas wie die Vaterrolle übernommen, bis zu seinem Abtauchen. Seitdem irrlichtert Mario durch die rechte Szene, bis Wedell ihn unter seine Fittiche genommen hat. In unserem Auftrag. Er wohnt bei Wedell? Im Tattoo-Laden? Ja. Wedell kümmert sich um ihn. Oh. Wir sind sicher, dass Straffe irgendwann Kontakt zu seinem kleinen Bruder aufnehmen wird, zumal er und Wedell sich von früher kennen. Wie kommt Wedell dazu, für Sie zu arbeiten? Haben Sie ihn umgedreht? Das brauchten wir gar nicht. Wedell ist von sich aus auf uns zugekommen. Er will aussteigen. Er weiß, dass er den Absprung aus der Szene nicht alleine schafft. Er braucht eine neue Identität. Dafür braucht er uns. Warum will er aussteigen? Hat er der Nazi-Ideologie plötzlich abgeschworen? In seinen Kopf können wir leider noch nicht sehen. Aber darum geht es uns auch gar nicht. Eine Hand wäscht die andere. Wenn Sie so wollen. In schmutzig braunem Wasser. Kommen Sie, Magnus. Sie wissen, wie das läuft. Unsere Arbeit wird nicht nach Moral bemessen, sondern nach Erfolg. Ohne Informationen aus der Szene sind wir zahnlos. Wir brauchen V-Leute. Grenzgänger wie Wedell. V wie Verräter. Wenn er uns Strafe liefert und wir damit weitere Anschläge verhindern können. Wedell hat Sie angerufen? Nach Ihrem Besuch, ja. Sie haben ihm einen gehörigen Schrecken eingejagt. Und uns auch. Er steht unter dem Verdacht, in einen Raubmord verwickelt zu sein. Haben Sie Beweise dafür? Trauen Sie ihm einen Mord zu? Warum sollte er seinen Ausstieg mit so einer Aktion gefährden? Und Mario Straffe? Wenn er etwas mit der Sache zu tun hat, wird Wedell es herausfinden. Was erwarten Sie von mir? Ich nehme an, Sie haben jemanden auf Wedell angesetzt. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Ich bitte Sie, die Observierung von Wedell auszusetzen, um unsere Ermittlungen nicht zu gefährden. Im Gegenzug erfahren Sie von mir alles, was ich von Wedell erfahre, soweit es für Ihren Fall relevant ist. Und wenn nicht? Wenn es nichts zu erfahren gibt. Sie wissen, was ich meine. Ich dachte, wir könnten das unter uns regeln. Auf dem kurzen Dienstweg. Ansonsten? Wie gesagt, eine Bitte. Altuns Handy ist aktiv. Standort? Alex, bewegt sich in westliche Richtung. Wessen Handy? Bleib dran. Ja, Kurt? Ist er noch im Laden? Wedell, ja. Sonst hätte ich mich wohl gemeldet. Sicher. Hat gerade seine Post reingeholt. Okay. Was ist denn los? Ist die Ablöse unterwegs? Wir setzen die Überwachung von Wedell aus. Was? Wieso das denn? Komm zurück. Kurt. Danke. Ah, Halt still, Weichei. Er hat eine Fresse. Ja, sonst... Was sonst? Willst du mich erschießen, Weichei? Wie den Kanacken? So, noch zwei Sitzungen, dann hast du's. Lebenslänglich, Alter. Das Tattoo kann dir keiner wieder wegnehmen. Das müssen sie schon rausschneiden. Ah, vielleicht dein großer Bruder will dir zu deinem Auftritt gratulieren. Scheiße. Was ist? Woher kommt das? Wer hat das gemacht? Was ist das? Mann, bist du blind oder was? Das sind wir im Späti. Wer hat das aufgenommen? Die Bullen? Die Bullen! Wenn die Bullen das Foto gemacht hätten, dann hätten die uns längst am Arsch. Aber... Ich hab dir gesagt, du sollst den verdammten Laden vorher checken. Ja, das hab ich, da war keiner. Scheiße doch mal. Da muss einer nach mir. Also als Mann, als Mann, Mann, hör auf zu stammeln. Von wo aus ist das aufgenommen? Von wo? Von hinten. Hinten was? Da hinten, da war so ein Spiegel. Was für ein Spiegel? An der Tür zum Lager. Vielleicht so ein Einwegspiegel oder was? Ja, vielleicht kann man da durchsehen. Hast du danach gesehen? Ob du danach gesehen hast? Ich weiß es. Okay, wenn da ein Lager ist, dann wird das wohl kaum normaler Kunde gewesen sein, oder? Der das Foto da gemacht hat. Nee. Was ist das da auf dem Tresen? Was das da auf dem Tresen ist, Mann? Das sieht aus wie ein Paket, aber wirklich, als ich da vorher alleine drin war, da war das auf jeden Fall noch nicht da. Sicher? 100 pro. Jemand vom Paketdienst, um die Zeit. Da stand auch so ein Wagen in der Auffahrt. Was für ein Wagen? Irgend so ein Kleintransporter, so ein paar Häuser weiter. Mann, das sagst du jetzt! Ich wusste doch nicht. Du dumme Lusche! Ja? Haben Sie meine Post bekommen? Wer bist du? Ich weiß, wer Sie sind. Das reicht, oder? Was willst du? 20.000. Was kriege ich dafür? Das Foto. Ich will den Chip. In einer Stunde am Hauptbahnhof, Gleis 12, in einer Plastiktüte. Okay. Aber in einer Stunde, das ist nicht zu schaffen. Eine Stunde, sonst geht's an die Polizei. Wie erkenne ich Sie? Ich rufe wieder an. Verdammter. Was machst du da? Jetzt mal. Merhaba, guten Tag. Sie sind verbunden mit der Mailbox von Alibaba Mini Market. Sie bestellen, wir liefern. Er hat das Handy vom Kanacken. Was? Verdammter Jude. Ich habe ja früher immer Backmischung, aber selber ist viel billiger und schmeckt auch besser. Findet Ingo auch. Ist der gerne Kuchen? Ja, der ist ein Süßer. Deiner auch? Oh, Entschuldigung. Nee, ist schon okay. Ja, darf ich? Antonia. Jennifer, also Jenny. Plus Maike. Ja, also meiner ist ja eher so brüt. Was? Also er steht mehr auf herzhaft. Und auf dich. Ich bin ja eher so süß-sauer. Machst du die Eier? Ja. So. Okay. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Bei Primex. Primex? Das ist so eine Modekette, ne? Mhm. Ist das Kleid von da? Gefällt's dir? Das steht dir. Nicht voll fett mit dem Bauch? Nee, sieht sexy aus. Willst du auch? Also ich krieg Prozente. Okay, also du arbeitest da? Mhm, als Verkäuferin. Also naja, im Augenblick, aber vielleicht später wieder, wenn Maike erstmal, also... Ihr habt euch einen kennengelernt da in der Umkleidekabine? Nee, Ingo hat da als Fahrer, als Auslieferer. Ach so. Kollegin trifft Kollege. Naja, eher umgekehrt. Ingo hat mich. Ja. Bei dir auch? Okay, Eier und Kakao unterrühren. Sind alle gleich was? Männer. Sag's dir. Alles Verbrecher. Wie macht ihr das? Was, jetzt Kuchen backen? Nee, ich meine Verhütung. Wie nennst du das da, Verhütung? Wie fühlt sich's denn an? Oh, es ist so toll. Also, ich meine... Zuerst merkst du das ja gar nicht und dann plötzlich, da bewegt sich was in dir, da wächst was. Leben, ja, also so ein richtig kleines Leben, das ist echt, das ist der Wahnsinn. Das ist unbeschreiblich. Willst du mal fühlen? Oh, Entschuldige, mein Chef, ich muss rangehen. Ist der nett? Gut durchkneten, ja? Ja, Chef? Wo bist du? Bei diesem Zeitungslieferanten, bitte. Und hast du mit ihm gesprochen? Nein, noch nicht, nur mit seiner Verlobten. Er ist auf dem Arbeitsamt. Und? Sie ist hochschwanger. Okay, aber was hat das mit dem Fall zu tun? Tja, nichts. Soll ich auf ihn warten? Ja, mach das. Aber dann komm wirklich gleich zurück, ich brauch dich hier. Du brauchst mich. Wir haben eine neue Spur. Neu? Das Handy des Toten. Wie es aussieht, hat der Täter es mitgenommen. Ist es aktiv? Zurzeit ja. Wo? Hauptbahnhof. Seid ihr da? Wir haben zwei Fahnderteams vor Ort, aber es ist eher unwahrscheinlich, dass wir ihn da kriegen. Ja, zu viele Leute. Ja, wir warten darauf, dass er sich in stillere Gewässer begibt. Aber wieso hat er das Handy an? Wieso hat er es nicht weggeschmissen? Preisfrage. Also entweder ist er besonders dumm oder besonders clever. Ich meine, hast du schon mal dran gedacht, dass er uns möglicherweise linkt? Vielleicht ist es mit dem Handy nur ein Trick, um uns in die Irre zu führen. Fürs Denken habe ich ja dich. Also mit diesem Nazi, ist der nicht mehr aktuell? Wedell arbeitet für den Verfassungsschutz. Was? Heißt das, er hat nichts mit dem Mord zu tun? Auf jeden Fall hat er nicht Altons Handy. Moment mal. Was ist? Du, er hat's geklingelt, ist wahrscheinlich der Witte. Gut, dann melde dich, sobald du mit ihm gesprochen hast. Ja, mach ich. Guten Tag, nicht erschrecken, ich bin Antonie. Halt sie fest, halt sie fest. Bitte von der Bahnsteigkante zurücktreten. Ja? Haben Sie das Geld? Wir haben deine Frau. Was? Ruf die Polizei! Hier, sag schöne Grüße. Aber... Ruf die Polizei! Jenny? Wenn du sie leben wiederhaben willst, dann komm zu Karstadt, Hermannplatz, Parkhaus, erstes Obergeschoss, grauer Lieferwagen. Sofort, und bring den Chip mit. Sonst... Jenny! Jenny! Nein! Oh Gott, oh Gott, scheiße! Jenny! Antonia? Wo bist du? Hallo? Frau Kommissarin? Sind Sie noch da? Einfach ohne was zu sagen. Hätte ja wenigstens die Tür zumachen können. Hallo? Jenny. Ingo. Wo bist du? Was, wo? Zu Hause, wo sonst? Geht's dir gut? Ja, wieso, was ist denn? Oh Gott sei Dank. Was ist denn los? Du klingst so... Ich, alles gut, okay? Wo bist du? Was ist das für eine Nummer? Ich bin auf dem Weg. Warst du beim Jobcenter? Hör zu, wir müssen weg. Was? Pack ein paar Sachen zusammen. Ja, ich hab grad einen Kuchen im Ofen. Jetzt lass den scheiß Kuchen. Ingo! Nimm einen Rucksack. Nur das Nötigste für ein paar Tage und unsere Ausweise. Was ist denn los? Kannst du bitte einmal machen, was ich dir sage? Hat es was mit dieser Sache heute früh zu tun? Was für eine Sache? Der Überfall. Hier war eine Kommissarin, die hat nach dir gefragt. Was? Ja, wir haben auf dich gewartet. Und wo ist sie jetzt? Weiß ich nicht. Sie ist plötzlich weg. Weg? Ja, ohne sich zu verabschieden. Warte mal. Was ist? Jenny! Sie hat ihre Jacke hier vergessen. Pack den Rucksack. Ihr Handy liegt im Jenny, Flur. Jenny, bitte, pack einfach den Rucksack. Beeil dich. Ich bin in einer Viertelstunde da. Was ist denn los? Ingo? Die engagieren einen Nazi, um einen anderen zu schnappen? Der Zweck heiligt die Mittel. Glaubst du das wirklich? Jacques Körners Argumentation nicht meine. Du hast die Observation abgeblasen. Er hätte das von oben durchgesetzt, so oder so. Ja, schon möglich. Aber bis dahin hätten wir weiter ermitteln können. Und wer sagt, dass wir es nicht tun? Aha, klär mich auf. Ich glaube genauso wenig an Zufall wie du. Wedells Wagen. Ja, entweder hat Wedell ihn selbst gefahren oder Straffe hat ihn sich geborgt, um den Überfall zu begehen. Auf eigene Rechnung? Ja, um seinem großen Bruder zu imponieren. Mutprobe, was weiß ich. Mord als Mutprobe. Ich glaube nicht, dass der geplant gewesen ist. Da ist irgendwas schiefgelaufen in dem Laden. Und wie willst du das herausfinden, solange der Staatsschutz seine schützende Hand über Wedell und seine Nazi-Welpen hält? Und Freddy spricht gerade mit dem Zeitungslieferanten. Vielleicht bringt der uns weiter. Er bewegt sich, östliche Richtung, Friedrichstraße. Zu Fuß? Nein, dafür ist er zu schnell. Auto? Kann ich noch nicht sagen. Hauptbahnhof Friedrichstraße? Ja, er ist jetzt da, Signal steht. Klingt nach S-Bahn. Ja, gut möglich. Okay, wo hatten wir den Erstkontakt? Am Alex. Er bewegt sich weiter, Richtung Alex. Wo sind unsere Leute? Noch am Hauptbahnhof. Schick sie los, Kurt. Aber wir wissen nicht, wohin. Er bewegt sich auf dem gleichen Weg wie vorher, nur in die entgegengesetzte Richtung. Er fährt hin und her. Wenigstens die Richtung. Er bewegt sich weiter. Wir verlieren ihn. Richtung Janowitzbrücke. Kurt. Welche S-Bahn-Linie ist das? S3 und 5. Wo war diese Kleingartensiedlung? Treptow. Liegt das auf der S-Bahn-Strecke? Treptower Park. Los, komm! Du meinst? Los! Was hast du mit dir vor? Du. Ich? Ich hab vorgelegt, jetzt bist du dran. Was? Nein! Du hast was auszubessern, schon vergessen? Aber ich kann Denk das nicht. Denk dran, was ich dir in die Haut geschrieben habe. Meine Ehre heißt Treue. Willst du das verraten? Uns, dein Bruder, willst du das? Wenn du in der gleichen Liga spielen willst wie er, dann musst du erwachsen werden, Kleiner. Hier, nimm sie. Durchladen. Wieso hast du nicht gepackt? Warum sagst du nicht, was los ist? Oh Gott, wir müssen weg. Warum? Wo sollen wir denn hin? Wir fliegen. Was? Nach Spanien, irgendwohin. Wir haben doch gar kein Geld. Ich hab Geld. Was? Woher? Ruf ein Taxi. Woher hast du Geld? Vom Arbeitsamt. Was hast du gemacht? Pack deine Sachen. Ingo. Vertrau mir einfach, okay? Und was ist mit Maike? Ich bin schwanger. Hast du das vergessen? Krankenhäuser gibt's überall. Nein. Ich gehe hier nicht weg. Nicht, wenn du mir nicht sagst, was los ist. Willst du lieber sterben? Was? Was hast du getan? Wir müssen los. Nein. Jenny! Ich gehe da jetzt ran. Nein, lass es klingen. Wir müssen weg. Nein. Jenny! Freddy? Was ist los? Wo bist du? Hallo? Wer ist da? Sie ist nicht da. Und wer sind Sie? Jenny. Die Freundin von Ingo Witte? Ja. Wo ist meine Kollegin? Ich weiß es nicht. Sie war plötzlich weg. Ist ihr Freund da? Ja. Geben Sie ihn mir. Ingo? Nein. Jetzt geh ran. Ingo Witte? Ja. Sie waren heute früh im Laden, als der Überfall passiert ist. Ich weiß nicht, was Sie gesehen haben. Es ist mir auch egal. Ich will jetzt nur wissen, wo Freddy, wo meine Kollegin ist. Sie wissen, wo sie ist, oder? Verdammt nochmal, bitte. Sagen Sie mir, wo sie ist. Was bist du für ein Weichei? Was soll dein Bruder von dir halten, hä? Mini-Mario. Was soll ich ihm sagen, dass du feige bist? Zu feige, deine Pflicht zu erfüllen? Aber sie weiß doch gar nicht. Sie hat es doch gar nicht gesehen. Drück ab. Nein. Mann, reiß dich zusammen. Ich kann das nicht. Sein Befehl. Heulsuse. Ja, aber warum denn ich? Ich hab doch gar nichts gemacht. Du hast ihn doch erschossen und nicht ich. Was bist du, hä? Was bist du? Kameradenschwein? Verräter? Scheiße. Warte, kommt er? Halt die Fresse. Achtung, hier spricht die Polizei. Das sind die Bullen. Ich geh nicht in den Knast. Gib mir die Pistole. Nein. Gib her! Ich zieh da drin. Kannst du was sehen? Zwei Wärmequellen. Nur zwei? Zwei, die sich bewegen. Gehen wir rein. Kurt. Wedell, der Wagen ist umstellt. Sie haben keine Chance. Kommen Sie raus, sonst kommen wir rein. Oh Gott. Freddy! Komm raus. Nicht schießen, ich bin unbewaffnet. Wo ist Freddy? Wer? Die Frau. Wo ist die Frau? Im Wagen. Und Straffer? Der hat sich erschossen. Was? Freddy! Freddy! Freddy, komm zurück! Was ist mit dir? Wir brauchen einen Krankenwagen! Freddy! Freddy! Freddy, halt durch! Freddy, alles wird gut! Halt durch! Halt durch, Freddy! Freddy! Alles ist gut! Alles wird gut! Ich habe versucht, ihn dran zu hindern, aber er hatte die Waffe, er hat mich bedroht. Und zum Glück seid ihr noch rechtzeitig gekommen. Der hatte voll die Panik wegen Knast und Türken und so. Und dann hat er sich die Pistole an den Kopf gesetzt und abgedrückt. Wie praktisch. Was? Woher hatte Straffer die Pistole? Keine Ahnung. Nicht von Ihnen? Von mir, nein. Dieselbe Waffe, mit der Ali Aytun erschossen worden ist. Wer? Bei dem Überfall auf den Spätkauf. Tja, wenn der so heißt. Straffer hat geschossen. Ja. Zweimal. Ich bin ihm in den Arm gefallen beim ersten. Hat er einmal in die Vitrine geballert und dann... Noch einen Kopfschuss. Ja, das ging alles so verdammt schnell. Der Laden war natürlich auch seine Idee. Ja. Er wollte den hochgehen lassen, um seinen Bruder zu imponieren. Sie sind nur so mitgefahren. Ja, was hätte ich denn machen sollen? Wir waren unterwegs und plötzlich kommt er mit Ausländer platt machen. Hätte ich ihn alleine in den Laden reingehen lassen sollen? Ich dachte, es ist besser, wenn ich dabei bin. Ich wollte die Kontrolle über ihn behalten, aber... Es war die richtige Entscheidung. Ist aber gründlich daneben gegangen. Ja, ich konnte echt nichts machen. Was ist in dem Laden genau passiert? Er ist auf den Türken los, Geld her und so. Aber der Alte hat nicht mitgespielt, der wollte ihm das Geld nicht geben. Da ist Straffe plötzlich völlig ausgedickt. Vermutlich hat Straffe sich deswegen umgebracht, weil ihr ihn sonst wegen Mordes rangekriegt hättet. Da hat er uns ja richtig Arbeit erspart. Und unsere Kollegin? Ja, tut mir leid, ich wusste nicht, dass sie ein Bulle ist. Sie haben gedacht, es wäre Wittes Freundin? Ja, von diesem Typ, der versucht hat, uns zu erpressen. Womit? Er war wohl auch im Laden und hat ein Foto gemacht. Dumm gelaufen. Was war auf dem Foto drauf? Straffe. Wie er den Kanaken, den Türken... Aber er hat sie kontaktiert, nicht Straffe. Woher hatte er ihre Handynummer? Wahrscheinlich hat er sich mein Autokennzeichen gemerkt und darüber meine Nummer rausgekriegt. Woher wussten Sie, wo Witte wohnt? Kann ich eine Zigarette haben? Woher? Na schön, ich habe sie eingetütet, okay? Aber doch nur, um sie aus der Schusslinie zu bringen. Straffe wollte sie sofort erschießen. Ich habe ihm das ausgeredet. Ich habe gesagt, hey, lass sie leben. Als Geisel ist sie mehr wert. Sowas. Sie haben ihr Reizgas in die Augen gesprayt und sie fast erstickt. Ja, das kleinere Übel, oder? Übel auf jeden Fall. Der Kollegin Friedrich ist doch nichts Ernstes passiert. Sie liegt im Krankenhaus. Wedell hat Schlimmeres verhindert. Ich wollte das nicht. Ehrlich, tut mir leid. Wenn ich gewusst hätte... Ich meine, wir spielen im gleichen Team, oder? Das glaube ich nicht. Was ist das? Ingo Wittes Handy. Sie haben es? Er hat ein Video damit gemacht, vom Überfall. Von der Toilette aus, durch den Einwegspiegel. Ein Video? Ihr verdammten Hunde! Los, knall den Kanacken ab! Ich zeig euch an! Schieß endlich! Nein, ich kann das nicht. Gib mir die Pistole! Los, gib her! Nein! Gute Heimreise! Was hast du gemacht? Asche zu Asche. Du hast ihn erschossen. Ein Kanacke weniger. Los, wir müssen weg. Los, komm. Ich wollte immer nur erschrecken. Paul, jetzt komm. Haben Sie der Aufnahme noch etwas hinzuzufügen? Das war ein offizieller Auftrag. Agnell. Ich sollte Strafe liefern. Ruhe jetzt. Egal wie. Wir sollten hier abbrechen. Er war. Er hat jetzt mir die Pistole besorgt und wird es adressieren. Wir brechen ab. Er hat gesagt, ich soll das Problem lösen. Ruhe jetzt. Ihr verdammten Schweine. Wedell beschuldigt Körner vom Verfassungsschutz. Angeblich hat der ihm die Pistole besorgt und ihm sowas wie eine Lizenz zum Töten erteilt. Wahrscheinlich ist das nicht mal völlig aus der Luft gegriffen. Du meinst, sie haben Aituns Tod einfach billigend in Kauf genommen? Sie haben sich zumindest nicht sonderlich bemüht, den Mord an ihm aufzuklären. Hm. Und Strafe ist angeblicher Selbstmord? Du bist dabei gewesen. Keine gute Zeugin. Wir können Wedell nicht beweisen, dass er Strafe erschossen hat. Hm. Nur einmal lebenslänglich. Ja, ich hoffe wenigstens das. Ja, niederes Motiv. Ganz weit unten. Hm. Und Witte? Ja, der hat wohl gedacht, er hätte das Große losgezogen. Erst das Geld aus der Kasse und dann noch eine kleine Erpressung. Muss er ins Gefängnis? Hm. Er ist nicht vorbestraft. Ja, und außerdem kriegt er ein Baby. Wenn seine Jenny ihn noch will. Und will sie ihn noch? Kann schon sein. Wenn er sich bessert. Psst. Was ist? Dein Herz. Ich bin froh, dass es noch schlägt. Als mein Chef? Ich habe mit deiner Ärztin gesprochen. Ah ja, bist du dazu befugt? Naja, ich denke ja, als Vater unseres gemeinsamen Kindes. Sie hat's dir gesagt? Wieso hast du mir nichts gesagt? Woher weißt du, dass du der Vater bist? Sag du es mir, Freddy. Antonia, ab jetzt. Sag du es mir, Antonia. Würdest du es wollen? Freddy! Ach. Hi! Wie geht es dir? Ja, naja, wenn ich euch sehe. Hier, das ist für dich. Statt Blumen. Was ist das? Du pack's aus. Puppe. Sie kann sogar sprechen. Ach was. Mach mal. Nicht rühren, schütteln. Mama! Mama! Woher wisst ihr das? Papa hat es uns gesagt. Was, du hast... Falls es deine Frage beantwortet. Oh Gott. Oh Gott. Papa kann sie übrigens noch nicht. Das müsst ihr noch beibringen. Habt ihr noch ein bisschen Zeit zum Üben? Verräter. Kriminalhörspiel von Dirk Joschok. Es sprachen Magnus Gundbert Warns, Friedrich Claudia Eisinger, Nogard Herbert Sand, Faber Janusz Kotzai, Jenny Friederike Kempter, Ingo Tino Mewis, Wedell Matthias Matschke, Straffe Moritz Gottwald, Körner Michael Rotschopf, Ali Aytun Taifun Bademsoy, Aytuns Sohn Murat Akın. Musik